Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 939 an Schiller, Weimar, 17. Januar 1804. Dass Sie auch körperlich leiden, ist nicht gut. Man sollte, wenn man sich nicht sonderlich befindet, die Übel seiner Freunde mittragen können, welches ich unter gegenwärtigen Umständen recht gern übernehmen wollte. Ihr Beifall, den Sie den ersten Zeitungsblättern geben, hat mich sehr beruhigt. Fast alles ist bei einem solchen Institut zufällig, und doch muss es wie ein überlegtes werden und aussehen. Die Sache ist indessen auf gutem Wege, und wenn Sie einigen Anteil daran nehmen wollten, so würden Sie solche sehr fördern. Es brauchten vorerst keine vorsätzliche, lange Rezensionen ex professo zu sein, sondern von Zeit zu Zeit eine geistreiche Mitteilung bei Gelegenheit eines Buchs, das man ohnehin liest. Auch verdiene ich wohl, dass man mich ein wenig verstärkt, denn ich habe die vergangenen 4 Monate mehr als billig an diesem Alp geschleppt und geschoben. Auch freue ich mich sehr, dass Sie mit der kleinen Einleitung in die Philosophie der Nationen zufrieden sind, wenn es glückt, in anderen Fächern auch dergleichen aufzustellen, ehe man das Einzelne bringt, so wird es auf alle Weise unterhaltend und belehrend sein. Der Verfasser möchte schwer zu erraten sein, dennoch ist er ein namenloses Wesen. Überhaupt aber habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren, dass eine gewisse höhere Bildung in Deutschland sehr verbreitet ist, deren Inhaber sich alle nach und nach an uns heranziehen werden. Ich danke, dass Sie die Leseprobe des Mithridates übernehmen wollen. Schreiben Sie mir doch, wie sie abgelaufen ist und was Sie überhaupt augurieren. Den schönsten guten Abend. G.